Kreid ist schon früh am Morgen wach. Heute regnet es, die Tropfen prasseln auf das Dach. Da kommt ihm ein Gedanke, er möchte Brot. Dafür sollten wir ihm danken, Brot zu haben, das tut Not. Es liegt die Idee davon schon in der Luft, doch Pat kommt nicht aus seiner Gruft. Sein Rücken schmerzt, die Schulter drückt, das hat uns alle nicht entzückt. Welch ein Genuss für jetzt ein Butterbrot, darauf freuen wir uns jetzt. Zerfetzt ist unser Willen, Pratt ist noch nicht bei Sinnen. An etwas anderes ist nicht zu denken, wir versuchen seinen Geist darauf zu lenken. Das ist uns zwar nicht gleich gelungen, aber immerhin hat er mit sich gerungen. Da jault und schreit er, ei, ei, ei. Wann ist diese Misere denn mal vorbei? Er steigt noch immer nicht aus dem Bett. Doch dieser Hunger ist das volle Brett. Den Bäcker möchte keiner von uns nehmen. So gutes Brot würden wir nicht selbst backen. Es braucht Kenntnisse für solche Sachen. Man kann nicht alles selber machen. So reiten wir weiter auf dieser Welle. Unser Magen hat schon eine Delle. Irgendwann steht Pratt doch noch auf. Er nimmt das alles nun in Kauf. Jetzt suchen wir die Kohlen. Bei uns sind nur Centstücke zu holen. Da haben wir es ihm befohlen. Und er hat einfach für uns das Brot gestohlen. Es liegt die Idee davon schon in der Luft, doch Pratt kommt nicht aus seiner Gruft. Sein Rücken schmerzt, die Schulter drückt, das hat uns alle nicht entzückt. Welch ein Genuss für jetzt ein Butterbrot, darauf freuen wir uns jetzt. Zerfetzt ist unser Willen, Pratt ist noch nicht bei Sinnen. Etwas anderes ist nicht zu denken. Wir versuchen seinen Geist darauf zu lenken. Das ist uns zwar nicht gleich gelungen, aber immerhin hat er mit sich gerungen. Da jault und schreit er, ei, ei, ei. Wann ist diese Misere denn mal vorbei? Er steigt noch immer nicht aus dem Bett. Doch dieser Hunger ist das volle Brett. Den Bäcker möchte keiner von uns nehmen. So gutes Brot würden wir nicht selbst backen. Es braucht Kenntnisse für solche Sachen. Man kann nicht alles selber machen. So reiten wir weiter auf dieser Welle. Unser Magen hat schon eine Delle. Irgendwann steht Pratt doch noch auf. Er nimmt das alles nun in Kauf. Jetzt suchen wir die Kohlen. Bei uns sind nur Centstücke zu holen. Da haben wir es ihm befohlen. Und er hat einfach für uns das Brot gestohlen.